Ohne Rücksicht auf die anderen sieht er schweigend seiner Zukunft hinterher. Hat gelernt auch mal zu kämpfen, trotzdem sind seine Augen ziemlich schwer. Es heißt nur ein Abschied nehmen, tschüss, goodbye und forever. Wenn das nur so einfach wäre. Ich bin der, der einmal war, facettenreich und nicht leicht zu imponieren. Verbittert und auf Streithaus, versucht er in den letzten Zügen zu regieren. Es heißt nur ein Abschied nehmen, tschüss, goodbye und forever. Wenn das nur so einfach wäre, wäre vieles hier so klar. Ganz egal wie schwer und hart es jetzt hier für jeden wird, es ist wirklich wichtig, dass man hier recht schnell kapiert, dass füreinander da sein immer wichtig ist und man sich nicht vergisst. Ist alles super stressig und die Welt stützt hier fast ein. Man darf nicht vergessen, füreinander da sein. Und wenn dann jemand da mal so ganz geht, lässt man ihn lächeln ziehen. Es läuft alles nicht wie er will, wie sie wird, weil er weiß, er kann nicht fliehen. Er hasst diesen Stillstand, wenn's nach ihm ging, würde er weiterziehen. Er will Abschied nehmen, auf Wiedersehen und Adieu. Und dazu allerletzt, anders als die anderen, stört ihn zu viel an sich selbst. Eigentlich auch kein Wunder, wenn man so wie er ständig fällt. Er will Abschied nehmen, auf Wiedersehen und Adieu. Und dazu allerletzt, ja, nevermüh. Egal wie schwer und hart das jetzt hier für jeden wird, es ist wirklich wichtig, dass man hier recht schnell kapiert, dass füreinander da sein immer wichtig ist und man sich nicht vergisst. Alles super stressig und die Welt stützt hier fast ein. Man darf nicht vergessen, füreinander da sein. Und wenn dann jemand doch mal so ganz geht, lässt man ihn lächeln ziehen. Mit geöffneten Augen am Abgrund entlang, den verlorenen Glauben in der Hinterhand, stillstehen und zu handeln, wie es keiner hier verlangt. Mut sammeln, damit man weitermachen kann. Ganz egal wie schwer und hart das jetzt hier für jeden wird, es ist wirklich wichtig, dass man hier recht schnell kapiert, dass füreinander Dasein immer wichtig ist und man sich nicht vergisst. Ist alles super stressig und die Welt schützt hier fast sein. Man darf nicht vergessen, füreinander Dasein. Und wenn dann jemand doch mal so ganz geht, lässt man ihn lächeln ziehen.